Und jetzt Brennerpass, der Fußball-Europameisterschafts-Podcast. Oh, hier ist der Brennerpass-Europameisterschafts-Podcast. Wie geht es dir, Rüdiger Rudolf? Es bleibt im Raum. Kimmich. Boateng. Schweinsteiger. Müller. Das war ein Befehl. Das Erreichen des EM-Finales war ein Befehl. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Verloren. Hallo. Bevor, ich muss sagen, Champs-Élysées. Champs-Élysées. Ja. Hallo, hier ist der Brennerpass Europameisterschafts-Podcast. Das war mein guter Bekannt Adolf Rudolf. Rüdiger Adolf. Ja. Rüdiger Rudolf, ja. Der bekannte Schauspieler und bei uns im Viertel bekannte Schauspieler. Nein, jetzt ist so, jetzt wird so bei uns im Haus Mittel gemacht. Bei uns in der Wohnung bekannte Schauspieler. Genau. Aber ich habe übrigens mal einen Gebrauchtwagen gekauft von einem Adolf Säuberlich, geboren 1936. Das ist jetzt schon mein Lieblingspodcast. Ja. Der ganzen EM. Aber was soll ich sagen? Der Wagen war tipptopp. Es ist halt so, einfach finde ich, in der Niederlage lässt sich am besten lachen, ne? Finde ich. Das ist ja gut. Ja? Du bist in der Distel zu sehen. Demnächst, wann geht's los? Ah, es dauert noch ein bisschen. Die erste Premiere, 19. September. Ja. Glück ist was für starke Nerven. Ja. Nein. Wirklich? Ja. So das passt ja. Ja. Und, ja. Das passt ja hervorragend. Und dann, im Monat drauf, Premiere Berlin extra scharf. Ah. Schon um 18 Uhr kann man danach noch prima scharf essen gehen. Scharf essen gehen, richtig. Oder ins Table Dance. Oder sich rasieren lassen. Im Table Dance. Oder was einem sonst noch mit scharf einfällt. Im Table Dance. Im Table Dance. Endlich gehst du drauf ein. Nee, ich liebe Table Dance. Ja, ich auch. Ja. Hab selber. Selber nee, Table Dance. War früh im Frauengefängnis. Nee, jetzt. Also alle unerwarteten Anfänge bekommen heute von dir. Ja. Ja. Das ist der Rest Alkohol. Das wird immer besser. Wir sind ein Podcast, der nicht nur auf unsere gute Laune in der Niederlage angewiesen ist, sondern auch auf eure Beihilfe so ein bisschen. Wir sind auf iTunes und das wird uns sehr freuen, wenn ihr auf iTunes. Das ist fast so gut wie Türkisch Airlines. Ja. Das haut mich jedes Mal raus. Türkisch Airlines. Auf iTunes. Wenn ihr uns da eine gute Bewertung gebt oder sogar. Aitutaki ist, glaube ich, eine Inselgruppe im Pazifik. Gut, Entschuldigung, jetzt aber. Das ist wichtig jetzt. Pass auf. Also nicht die Inselgruppe, sondern was ich gerade sage. Ja. Ratet uns doch bitte bei iTunes. Verlinkt uns auch ansonsten gerne, schreibt eine positive Kritik auf iTunes, das hilft uns wirklich sehr. Wir sind natürlich langfristig jetzt nicht Sponsoren gebunden, oder kurzfristig eigentlich schon gleich gar nicht, aber würden natürlich gerne unser Podcast-Netzwerk ein bisschen erweitern und wir würden zum Beispiel vielleicht in anderthalb Jahren, es verschiebt sich ja so ein bisschen, vielleicht ein bisschen über Game of Thrones podcasten, alles was euch und uns so Freude macht. Aber wir brauchen so ein bisschen höhere Bewertungen und vielleicht kommt auch der eine oder andere Sponsor irgendwann mal so, dass wir alle in Puma-Schuhen podcasten oder so. Ja. Würde ich machen. Würde ich machen, ja. Auf jeden Fall. Hätte auch kein Problem. Also, ich hätte nicht das Gefühl, ich würde ein Schuh-Selfie. Ja, ich komme auch gerade von der Fußpflege. Ja? Ja. Okay. Also ich würde den Puma-Schuh mit gepflegten Füßen betreten. Schuh betreten ist auch gut. Ja, genau. Dann fangen wir mal an. Es war gestern ein Halbfinale, soweit ich weiß. Ja, ich habe es mitgekriegt. Ich habe mir keine Notizen gemacht, weil ich war gestern im Musik und Frieden, dem ehemaligen Magnetclub in Berlin-Kreuzberg und war dort zu Gast in einer Expertenrunde. Aha. Experten und? Natürlich mit mehreren Anführungszeichen. Wir waren sehr euphorisch. Die Tipps vor dem Spiel lauteten 8-0 4-1, 2-1, 2-1. Okay. Ja, für Deutschland alles. Für Deutschland. Ich frage nur ein Proforma nochmal nach. Wohlgemerkt, ja. Mhm. Genau. Dann kam es aber irgendwie anders. Und dann flog eure Expertise zum Fenster raus. Sozusagen, ja. Es gab auch kein Schlussgespräch. Echt? Schlussgespräch, mir nee, das fiel aus. Da hatte irgendwie keiner Lust drauf. Bevor wir so in die Manöverkritik reingehen, muss ich kurz mal was Positives sagen über Deutschland im Turnier allgemein. Bitte. Keine Mannschaft hat mir besser gefallen als die deutsche Mannschaft in dem gesamten Turnier. Und weißt du warum, Rüdiger? Warum, Bernie? Weil sie Tugenden repräsentierte, die ich gerade in den Zeiten rechtspopulistischen Bodennebels, eine Formulierung, die ich quasi mit der ich meiner nächsten Kolumne in der Zeitung vorgreife, für sehr angebracht halt. Schau mal, die haben eigentlich sehr fair gespielt. Warum die so viele gelbe Karten haben, das mir bis heute nicht ganz leuchtet, mir bis heute nicht ganz ein. Sie haben sehr fair gespielt, sie haben eine sehr diverse Mannschaft, viele verschiedene Typen. Sie haben irgendwie kein Typ Marktschreier oder Rumpelstilzchen. Der Trainer ist sehr besonnen. Man merkt es auch an seiner, dass er sich ja zwischenzeitlich auch mal gern ins Gemächt greift. Ne? Das machen Leute, die einfach auch die Ruhe weg haben. Ja. Genau. Sie haben immer versucht, die jeweilige Mannschaft, der sie begegnet haben, oder auch ihre Personalprobleme mit so einer gewissen Kontextanalyse irgendwie. Also sie haben sich dem jeweiligen Problem angenommen und nicht gesagt, ich halte jetzt stur an meiner Taktik fest oder ich bleibe dabei. System war flexibel, es war immer irgendwie durchdacht, es war aber auch experimentierfreudig, es war immer auch gleich so ein bisschen zukunftsweisend auch. Neue Spieler mit eingebunden. Mhm. Ich finde, es war alles, was man von einem progressiv denkenden Staat erwartet, habe ich in dieser Nationalmannschaft schon gesehen. Na. Und es sind Schusslichkeiten passiert, ne? Und die haben letztlich vielleicht sogar auch zum Ausscheiden oder zum Hintertreffen geführt, um jetzt mal bei meiner Staatsmetapher zu bleiben. Aber nicht so, dass man sagen müsste, das war, da sind so backhanded Taktiken verwendet worden, um weiterzukommen oder man ist dann gescheitert an seiner eigenen Subversivität, weil man hat versucht, so ein bisschen zu tricksen. Nee, man hat fair gespielt und ist eher so als Pech nicht weitergekommen, wie es halt mal so läuft im Leben. Aber ich finde, das war eine Mannschaft, die hat, ich weiß nicht, die war tugendhaft, finde ich, im altmodischen Sinne des Wortes. Ja, du, weißt du was? Da schließe ich mich an. Ja. Ja. Und die hat keine Tore geschossen so richtig, ne? Das war vielleicht ein bisschen schade, ne? Und die Schusslichkeiten. Ja, na, wir haben es ja schon gesagt, die... Meinst du, es gibt so Trainingseinheiten wie vermeide ich einen Handelfmeter? Jetzt schon. Jetzt werden die eingeführt. Jetzt schon. Aber man muss auch wirklich sagen, das war schon sehr obskur, wie dieses Hand von Schweinsteiger zustande kam. Obskur ja auch im eigentlichen Sinne des Wortes von schlecht zu erkennen, ne? Verdunkelt. Ja. es war kaum zu erkennen, wie es passiert ist, vor allem wieder mal, warum es passiert ist. Tja. Und mich hat es wirklich, ich habe ja früher in meiner Jugend Handball gespielt. Ja. Und es klingt jetzt so doof, Elfmeter, Handball. Aber es war wirklich so ein bisschen vom Schwein nicht so eine Bewegung wie aus dem Handball. Ich war Kreisläufer und wenn man so angespielt wurde, war das eigentlich immer so von dem, wenn du gerade in Manndeckung genommen wurdest, war immer so das Bemühen, den Ball genauso blub, so wegzuschlagen. Ich meine, Schweinsteiger guckt ja auch nachweislich sehr viel NBA und Basketball. Aha. Da muss man ja auch einen Block machen, ne? Da muss er vielleicht mal ein bisschen, vielleicht sollte er lieber, weiß ich nicht, was wird noch mit den Füßen gespielt? Zu Müller musste ich dann gestern in der Expertenrunde in Anführungszeichen Folgendes loswerden, und zwar, ich war ja früher auch jemand, der gedacht hat, wenn du im Roulette, also nicht, dass ich so viel Roulette spiele, aber wenn du 10-mal auf Rot setzt, dann musst du beim 11-mal Gelb kommen, würde ich fast sagen. Nein, Schwarz kommen. Schwarz. Mhm. Und so ist ein bisschen Müller, dass man, ich glaube, viele von uns haben gedacht, wer so oft daneben säbelt, der muss jetzt dann auch mal treffen oder so. Ja. Aber die Chance steht halt jedes Mal 50-50, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass Müller eine leichte Formkrise zumindest im Abschluss, inmitten der EM durchlief, was sich tatsächlich als ein bisschen fatal herausgestellt hat. Ne? Das ist jetzt ein Spieler, wie gesagt, da kann man die Mannschaftsleistung null dran festmachen. Ich fand es eigentlich sehr gut, was ich gestern beobachtet habe, zu sehen, wie so Hektiker wie Hector und Kimmich in Treiben hat da so ein bisschen ihr Unwesen an der Seitenlinie, schließen auch oft viel zu schnell ab oder spielen viel zu schnell die Flanke, wirbeln da rum, aber das bringt ja durchaus Bewegung in die Offensive. Und in der Mitte sind aber so Leute wie Kroos und Özil, die eigentlich länger den Ball halten können, die das auch ausbalancieren, weil man die Außenläufer auch wissen, wenn es da nicht weitergeht, können sie auch zurückspielen und dann ist der Ball auch mal wieder sicher. Außerdem fand ich es auch ganz gut, dass Deutschland, also der Belareti sprach ja von, fulminanten Auftakt der Franzosen. Mhm. Ich finde, es war nur stupides Angerenne. Die Deutschen mal ein bisschen, was kommt da auf uns zu? Aber dann haben sie gleich gecheckt, ist ein bisschen zahnlos, was sie da machen. Die sollen sich jetzt mal ausspinnen und dann machen wir auf Ballbesitz hier, so ein bisschen Pep-Fußball. Pep-Fußball funktioniert halt auch nur dann, wenn du irgendwie jemand hast, der dann trotzdem die Tore macht. Ja. Ne? Vielleicht so ein bisschen Lewandowski in Zusammenarbeit mit Müller. Am besten du hast so Messi irgendwie drinnen. Das hatten wir halt nicht. Ja. Aber also irgendwie haben sich die schlechten Vorzeichen dann doch so ein bisschen dann leider doch sehr bewahrheit. Also irgendwie Gomez hat dann doch auch wirklich doch gefehlt. Absolut, oder? Ja, absolut. Ich glaube aber auch, was hätte Jogi Löw auch sonst machen können? Er hatte auch keinen. Ja. Er musste halt auch darauf vertrauen, dass Götze halt auch was reißt, dass Müller in guter Form ist, der kann ja auch durchaus Stürmer spielen und dass Gomez sich nicht verletzt. Also es waren eigentlich drei Stürmer da. Also dass einer eine Formkrise hat, der andere sich verletzt und der dritte halt einfach nur noch einen Fuck auf Fußball gibt. Ein Schatten seiner selbst. Ja, das konnte er nicht wissen. Ich meine ernsthaft, guck mal, Sané ist eingewechselt worden und hat sofort einen losgemacht. Götze ist eingewechselt worden und ich habe bis auf einen Kopfball ganz am Schluss, wo es eh zu spät war, nichts von ihm gesehen. Nee, nichts. Und gestern habe ich mich wirklich ohne Zwischenrufe meines unqualifizierter Zwischenrufe von Familienangehörigen ganz auf Fußball konzentriert. Vor einer großen Leinwand. Und ich habe nichts gesehen. Also, ich weiß nicht. Jogi Löw würde ich sowieso keinen Vorwurf machen. Der Mannschaft auch nicht. Im Gegenteil. Sag mal, bleibt er uns denn eigentlich jetzt erhalten? Der wird doch jetzt nicht zurücktreten, oder? Jetzt finde ich es, nachdem ich das gesehen habe bei der EM, finde ich es zu früh. Fände ich es zu früh. Ja, ich brauche jetzt auch keinen neuen Trainer. Nee. Ich wüsste auch nicht, wer es besser macht. Ja. Der entwickelt neue Leute, der integriert neue Leute. Hat eigentlich aber auch immer so ein gewisses Grundvertrauen in seine geprüften Spieler, das aber irgendwann auch erschöpft ist, ist auch wichtig. Ich würde ihn auch gerne weiter als Trainer sehen, ganz einfach wegen der Tugenden, von denen du eben gesprochen hast. Ich finde auch die Mannschaft blöd, als über den Kamm geschert, durchweg sympathisch irgendwie. Ist eine freundliche Mannschaft gewesen. Ja, finde ich auch. Und was jetzt übrigens im Vergleich auch zu den Franzosen nicht ganz so ist, ich weiß ja, wie ich sie alle so sympathisch finde. Wahrscheinlich sind auch alle super Typen, wir jetzt hier nicht weiter, aber... Ich weiß es nicht. Ich muss ja zum Beispiel sagen, so diese Tanzeinlagen vom Grießmännchen sind halt auch schon irgendwie, weiß nicht, ich brauche sowas nicht. Es sei ihnen gegönnt, aber das Grießmännchen ist halt auch wirklich kein so super Stürmer. Ich meine, er ist halt da, wenn er gebraucht wird. Gut, er schießt Tore. Das muss man sagen, er schießt Tore. Aber er ist halt einfach auch jetzt niemand, der für sich alleine Spiele entscheidet, so wie Ronaldo jetzt oder so. Ich finde, er berauscht sich da ein bisschen zu sehr an sich selbst. Aber okay, sie stehen im Finale im eigenen Land, sei ihnen gegönnt und dann doch wieder nicht irgendwie. Und werden sie es gewinnen? Wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht. So Geniestreich von Ronaldo mal ausgeschlossen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber eigentlich ist es auch so ein Endspiel, wo die Einäugigen unter den Blinden jetzt irgendwie ins Endspiel gekommen sind. Finde ich auch. Also besonders euphorisch bin ich nicht. Das interessiert mich noch nicht mal so irre. Ich weiß nicht, zu wem ich halten soll. Ich brauche schon so eine Identifikationsfigur irgendwie. Also. Wenn ein, zwei Isländer dabei wären. Nee, ja. Als Schiri ist wenigstens. Als Schiri, ja. Ich glaube, er sagt Freistoß. Wobei, das haben die Franzosen ja gestern auch geschrien. Das ist ja auch entwertet damit. Ich glaube, das wird uns noch an vielen, vielen Orten begegnen. Weiß nicht, italienischer Schiedsrichter finde ich auch nicht so ganz glücklich nach so einem knappen Ausscheiden. Ja, ne? Ja. Ich finde, der war auch ein bisschen, Ich fand den hartherzig. Ich fand ihn, genau. Ich fand ihn nicht unfair, ich fand ihn einfach in der Tendenz ein bisschen hartherzig. Mhm. Unforgiving. Naja. Dann gab es ja, hast du noch, nee, aber du sag gerne noch was zum Spiel. Du bist quasi in letzter Minute vom Kinderkonzert nach Hause. Ja, in so letzter Minute, dass ich den ersten Anstoß der Franzosen komme. Den ersten Anstoß? Den ersten, ja, den zweiten, ja. Das, ach, das siehst du, das wusstest du nicht. Nee, den ersten Ansturm. Ja. Genau, nicht so ganz. Nichts verpasst, würde ich sagen. Ja. Nee, ja, ich kam ein bisschen später, genau. Und hast du, haben deine Kinder mitgeschaut? Wir sind wieder bei den Kindern. Mich interessiert es nur statistisch. Ja. Und haben sie es durchgehalten? Nicht so richtig, nee. Eine ist eingeschlafen, der andere hat dann, die war so berauscht vom Konzert. Ja. Meiner ist vom Dings eingeschlafen, eine Stunde vorm Spiel. Und als ich dann heute Morgen gesagt habe, wie es ausging, hat er geweint. Siehst du? Ja. Emily hat auch gesagt, da werden die Jungs heute in der Klasse aber ganz schön betröppelt gucken. Das ist natürlich auch gemein. Das ist so unnötig, wie es ist, dass meiner, ich nenne seinen Namen jetzt nicht mehr, geweint hat, so unnötig ist es noch so eine Spitze an Jungs auszuteilen, finde ich. Finde ich nicht gut. Muss ich sagen, du gehst deine Tochter mag, aber ja, da trampelt man auf Gefühlen rum. Okay, sage ich ihr, ja? Ja, sage ich bitte. Wales gegen Portugal, apropos auf Gefühlen rumtrampeln, ja, war auf meinen Gefühlen rumgetrampelt, finde ich, weil es auch viel mehr getrampelt als Spiel war. Sehr schön und gut, dass jetzt irgendwie Portugal im Finale steht, aber sie spielen immer noch keinen guten Fußball. Auch nicht im Finale. Also, was man sich oft gewünscht hat, so nach, dass die Vorrunde endlich zu Ende ist, weil dann der gute Fußball losgeht, ist bei Portugal immer noch nicht eingetreten, finde ich. Aber immerhin, sie haben jetzt mal ein Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen. Ja. Ja. Hast du gesehen, bei Wales ist doch der Ex-Trainer, heißt der Gary Speed oder so, hieß der, ne? Der sich umgebracht hat? Ja. Mhm. Da haben die so einen Einspieler gemacht und haben irgendwie auch seine Kinder gezeigt. Da war ich wieder bei Kindern, da musste ich kurz zerschlucken, beziehungsweise ein Tränchen verdrücken. Mhm. Ich fand es ganz furchtbar, die Vorstellung, dass wenn man schon, ich meine, der Vater bringt sich um, ist schlimm genug, aber das multipliziert sich ja noch in seiner Außenwirkung, was ja niemand ist, der in der Öffentlichkeit steht. Das heißt, dein ganzes Leben ist immer verknüpft mit dieser, ist es sowieso, aber auch in der Öffentlichkeit immer verknüpft mit dieser Tragödie. Mhm. Ist ganz schön hart, ne? Ja, ist mir nur aufgefallen. Ich finde es auch hart. Robson Kalou ist vertragslos. Denn vielleicht wäre da was für die Lilien. Vielleicht. Ja. Statt Sandro Wagner. Wer weiß immer noch nicht, wo der hingeht, oder? Eigentlich, in Darmstadt weiß man nichts. Man weiß nicht, wann, wo, in welchem Stadion mit. Ich gehe mal Sandro Wagner, Transfer, tippe ich mir hier ein. Ja. Ob es da schon was gibt. Sandro Wagner verlässt. 18.05. gibt es immer noch, Bayern denkt über Wagner nach. Das ist das Aktuellste? Das scheint immer noch das aktuellste Gerücht zu sein vom Mai. Darmstadt 98 lehnt Transferangebot von Sandro Wagner ab, aber von wem? Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn ich da in der Überschrift nicht stehe, von wem? Sandhausen. Die von der TSG Hoffenheim, ja, gut. Gut. Gut, dann verschieben wir das Thema Sandro Wagner. Okay. Ich finde übrigens, das Evra erinnert mich auch. Ich habe ja in letzter Zeit immer, dass ich einen Fußballer sehe und ich sehr überlege, an welchen Schauspieler erinnert der mich denn jetzt schon wieder? Ich habe festgestellt, dass Evra mich unglaublich erinnert an, wie heißt der, Cuba Junior? Cuba Gooding Jr. Ja. Zuletzt zu sehen in der unglaublich guten Serie The People vs. O.J. Simpson. Übrigens hat HBO einen Piloten auf den Markt geschmissen, der so gut ist, dass man sagen müsste, jetzt nach Game of Thrones, das läuft ja schon seit ein paar Jahren, endlich mal wieder eine vernünftige HBO-Serie. Unter anderem von einem der The Wire-Macher. Die Serie heißt The Night Of. Es geht um einen Sohn eines pakistanischen Taxifahrers, studiert auch und so. Schlauer Junge, der gerät unter Mordverdacht und man muss sagen, so ein bisschen durch Eigenverschulden auch oder durch extreme, ja, also eine Verkettung sehr, sehr unglücklicher Umstände spricht wirklich alles gegen ihn. Er wird dann so von John Turturro verteidigt und da hört dann auch der Pilot auf, das ist anderthalb Stunden lang, der ist irre. Der ist wirklich irre. Weiß nicht, ob es den umsonst gibt im Netz, muss man schauen. Ich habe ja dieses HBO-Abo noch von Game of Thrones, HBO Nordic. Richtig. Fantastisch. King in the North. The Night of, ja, genau, ich bin der King of the North. The Night of heißt es. Kann ich wirklich. The Night Off, okay. Wirklich ein ziemlicher Knaller. Was habe ich noch gelesen? Ronaldo Bashing. Ach, der Deutsche in sein Neid, hat irgendwie der Stern geschrieben. Ich weiß nicht, darf man jetzt. Das finde ich nicht gut, dass man Ronaldo nicht bashen darf, weil man sonst ein Neidhammel ist. Das nee. Finde ich nicht gut. Nein. Weil man darf ja. Man kann ja Aspekte von Ronaldos Verhalten bashen. Ja. Zum Beispiel sein blödes Geschau. So, wenn was nicht klappt oder so. Aber er ist auch wirklich der am meisten Gefaulte. Das stimmt. Gefaulteste. Und man muss auch wirklich sagen, dass die Waliser haben ihn wirklich. Wenn ich sage, zu Boden gerungen, dann meine ich nicht dieses leicht allegorische Ringen, sondern dann meine ich wirklich Wrestling. Ja. Ja. Pro-Wrestling war das zum Aber Teil. Ich glaube, dass er durch seine Blicke, dass Schiedsrichter schon oft gegen sein Interesse entscheiden, weil er so guckt. Ich glaube, dass er sich damit keinen Gefallen tut. Kann sein. Das ist ein bisschen das Robbenphänomen, ne? Wahrscheinlich. Wo erstmal Schwalbe gepfiffen wird, bevor genau. vor Foul. Bevor er losgeflogen ist. vor Abflug. Schwalbe vor Foul, ja. So, mein Sohn fragt mich jetzt immer, ob Messi ins Gefängnis kommt. Ja, und was antwortest du dann? Wahrscheinlich nicht, nur eine Geldstrafe, ne? Mhm. Ist ja so. Ja. Aber eigentlich schon hart, ne? Also, neben... Ja, jetzt geht er erstmal in Berufung. Ja? Ja. Ja, gut. Aber das wäre dann neben Uli Hoeneß der zweite Weltfußballer, der... Tja. Der sich wirklich was zu Schulden kommen lässt. Weil sie auch eine Menge Geld haben. Ja, meinst du, das ist... bin ich so in dem Fall drin? Meinst du, das ist wirklich beabsichtigtes... Das weiß ich nicht. Beabsichtigter Steuerhinterzug oder so. Oder nach Karl-Heinz Wildmoser damals bei der Allianz Arena Affäre, der gesagt hat, ja, schauen Sie euch sowas hier den ganzen Tag unterschreiben. Siehst du? Ja. Und er hat nicht Unrecht. Vielleicht selbst ich lese viele Sachen und ich unterschreibe wirklich nicht viel. Ja. Manchmal wird auch der eigene Vorteil einfach billigend in Kauf genommen. Sehr gut formuliert, Rüdiger. Danke. Und das kann mitunter aber Strafmaßnahmen nach sich ziehen. Siehst du? Mhm. Insofern schärfen solche Fälle das Bewusstsein. Dann habe ich gelesen, Oberschiedsrichter Fandl, der eigentlich schon zurückgetreten war, jetzt aber doch nicht, hat sich quasi in seiner ersten, Legislaturperiode? Nee, wenn man irgendein Amt antritt und dann macht man die erste Tätigkeit. Wie nennt man das nochmal? Als erste... Du weißt, was ich meine? Amtshandlung, danke! Yes, you got it! Hat er gleich mal erklärt, warum Bibiana Steinhaus nicht als erste Bundesliga-Schiedsrichterin aufsteigt, trotz der Supersaison in der zweiten Liga, weil da wären andere vor ihr dran und ihre Leistungen wären jetzt auch auf die Jahre gesehen nicht... würden jetzt nicht das Recht noch nicht rechtfertigen. Hm. Einerseits vielleicht fair, weil nicht drumherum geredet, sondern gesagt, da gibt es andere, die besser sind. Mhm. Andererseits auch ein bisschen das Problem von so einem patriarchischen System, dass man ja es nicht begünstigt hat, die letzten 544 Jahre, dass Frauen in Positionen kommen, wo sie aufsteigen könnten. Und natürlich gibt es dann vor ihnen, selbst wenn man, auch wenn man fair betrachtet, hat dann 5 Leute, die eher prädestiniert werden. Und das sind halt dann aber aufgrund der Systemarmut dann halt einfach Männer. Ja. Deshalb müsste man dann schon vielleicht auch gegen die Regularien vielleicht Präzedenzfälle machen. Und ich bin mir sicher, dass eine Bibiana Steinhaus jetzt nicht unbedingt wahnsinnig gegen den Willen der Allgemeinheit in der ersten Bundesliga pfeifen würde. Und man kann sie auch wieder degradieren, falls sie das nicht reißt. Mhm. Ja, nur meine 2 Cent dazu. Hey, Kevin Durant, ne? Der beste Spieler, vielleicht zu den, neben LeBron James und Steph Curry, die 3 besten Spieler der NBA-Saison, der zurückliegenden. Und der Oklahoma City die Golden State Warriors bis an den Rande des Playoffs-Ausscheidens gebracht hat, was eigentlich auch wurscht gewesen wäre, weil sie haben eh gegen die Cavaliers verloren. Ist zu Golden State gewechselt. Das hat quasi die Sportfans in Amerika erdbebenmäßig erschüttert, aha, weil eigentlich zur besten Mannschaft, die ja ungefähr, hatte, wie viel waren es? Ich glaube, 398 Spiele in Serie gewonnen haben. What? Nein, Quatsch. Aber die haben die längste Gewinnserie innerhalb von der NBA-Saison dieses Jahr hingelegt. Jetzt eigentlich auch noch den zweit- oder drittbesten Spieler der NBA zu sich in ihren Reihen nehmen. Und das ist ungefähr so, als würde Bayern ja Messi und Ronaldo kaufen. Nee, es wäre eigentlich so, als wird Real Madrid Lewandowski und wen gibt es noch? Manuel Neuer sich dazu holen oder so. Gut. Ein Erdbeben. Pep hat bei ManU schon sich vorgestellt. Erste Amtshandlung, sehr gut. Interview mit Noel Gallagher, dem Premium Man City Fan. Und Noel Gallagher dachte, er holt... Moment, es gab ein Interview mit den beiden. Ja. Die saßen in einem Raum. Ja, okay. Haben sich unterhalten. Noel Gallagher wollte gleich zum vernichtenden Schlag ausholen und hat gesagt, wir müssen über deinen Musikgeschmack reden. Jetzt rein körperlich? Ach so, oh. Sehr ähnlich bei ihm. Ja. Wir müssen über deinen Musikgeschmack reden. Pep, du hörst doch Coldplay, oder? Oh Gott. Pep hat aber gesagt, aber was ich noch lieber mag, ist James Blunt. Und dann hat Noel Gallagher nur so wow, get out of here. Oder sowas. Und, aber das ist ja schon geradezu entwaffnend. Und ja, dann hat Pep gesagt so, nee, Noel, das war für dich, ich habe mich ein bisschen informiert, ich weiß, dass du nicht magst, ich wollte dir so eine erste kleine wanted to teach you a lesson oder so. Okay. Sehr gut. So lustig war bei Bayern nie. Warum? Aber vielleicht ist es auch so, dass einfach man im Englischen eine Sprache, die ihr besser beherrscht, ist man einfach auch lustiger, ja. Poetensicherer in der Sprache, die man öfter spricht natürlich. Vielleicht hat er aber auch nie ein Gegenüber wie Noel Gallagher. Das mag sein. Ja. Und ich muss auch sagen, ich mache zum Beispiel auch im Spanischen keine Witze. Ja. Oder una broma. Ich spreche so schlecht Spanisch, dass ich keine Witze mache. Im Englischen mache ich Witze. Meine Fußpflegerin kommt aus Ecuador. Macht die Witze? Die verstehst du alle nicht, ne? Ja, also Fußwitze. Fußwitze. Dein eigenes Genre ist auch ganz gut. Ja. Kommt ein Fuß zum... Kommt ein Podologe, genau. Pass mal, vielleicht gefällt ich lege mich auf die faule Hornhaut. Vielleicht, genau. Sehr gut. Ich wollte gerade vorschlagen, wir konstruieren mal aus dem Stegreif einfach einen Fußwitz. Ja, siehst du? Kommt ein Fuß zum Restaurant und sagt, Herr Ober, in meiner Suppe... Schwimmt. Jetzt das kann eigentlich nur eklig werden. Ja, jetzt kann... Herr Ober, die Pilzsuppe, die ist aber nicht frisch. Dann sagt der Ober, lassen Sie mich mal zehn. Ja, okay. Puh. Ja. Hornhaut war schon der Beste. War schon der Beste. Fast so gut wie Gehirn. Kommen 6-10, der Fuß ist zu klein für uns alle. Naja, schwach. Fast so gut wie Gehirnschluck auf, wollte ich sagen. Ja! Wow, das war gut gekontert. Ja. Das war die Attacke auf Urs Siegenthaler eigentlich absolut wert, um so zu kontern. Und Mehmet Scholl hat noch nicht mal den Podolski, der ihm beispringt. Ja? Ein Podolski, der sagt, Als Witzeflüsterer. Als Witzeflüsterer. Ja. Wieso sind die Kinder weg? Also warum dürfen dann jetzt keine Kinder mehr auf den Platz kommen? Die PR-Spezialisten von der UEFA, warum fällt ihnen das jetzt ein? Naja, ich meine, auf diesen Plätzen laufen ja eine Menge Leute rum, die da nicht hingehören, offensichtlich. Besonders, wenn Ronaldo da ist. Ja. Ja. Also deswegen, meinst du? Keine Ahnung. Nee, im Gegenteil. Eigentlich sollte man denken, dann stören so ein paar Kinder eigentlich auch nicht mehr. Dachte ich auch, ja. Ja. Eigentlich schade, dass keiner von den Balljungen mal zum Spaß die Arme hochgerissen hat und gerufen hat, Allahu Akbar. Man fragt sich, was wäre dann passiert. Und das möchte ich nicht wissen. Vor allem bringt es mich leider zu unserem We're gonna end on a dark note. Ja. Hast du zufällig das Video gesehen? Ich hätte es geil gefunden, noch mal was Lustiges, bevor es jetzt vorbei ist mit Lustig. Nee, ist eigentlich nicht lustig. Okay, dann sag's trotzdem. Wenn einer dieser Balljungen beim Selfie irgendwie so einen roten Laserpunkt auf der Stirn gehabt hätte, wo man gedacht hätte, okay, irgendwas, es gibt die Sicherheit. Also, okay, es ist noch lustig, aber es ist schon finster und es... Ja. Ich muss dich nämlich fragen, hast du das Video von dem Shooting of Alton Sterling gesehen? Nein. Nee, ach doch, ja, ist das mit der Freundin, die im Auto sitzt? Das andere, okay. Das andere? Ja, das erste, nein, das habe ich nicht gesehen. Es ist so, der Typ verkauft ja Platten, der hat Platten verkauft vor einem Plattengeschäft. Also hat so privat noch so einen Dantler halt, ne? Ja. Und er war dem Geschäftsinhaber aber bekannt und er hatte nichts gegen den und muss ein netter Kerl gewesen sein, sowohl auch Familie. Vorstrafenregister aber schon, also so ganz gut situiert war nicht. Hat sich wohl auch vor kurzem eine Knarre gekauft. Hat aber Leuten darüber erzählt, auch dem Musikgeschäftbesitzer. Und irgendjemand hat wohl die Polizei gerufen und gesagt, es gab eine Auseinandersetzung irgendwie mit einem Typen, der hat Stress gemacht, wo auf dessen Beschreibung er eben zutraf. So weit, so gut. Polizei kommt und in diesem Video, man weiß natürlich jetzt nicht genau, was vorher passiert ist, aber dieses Video ist so drastisch. Ich sag dir gleich, wo ich was ähnlich Drastisches gesehen habe. Die haben den schon auf dem Boden. Ja. Also der ist eigentlich schon auf dem Boden gepinnt, ne? Der kann sich nicht mehr bewegen. Der hat eine Pistole in der Tasche, das sieht man auch später. Einer der Polizisten zieht die raus, aber der ist eigentlich schon fixiert. Der ist schon fixiert, genau. Und rumpelt aber noch so rum, trotz gegenteiligen Kommandos, jetzt halte ich still, keine Ahnung. Und der Polizist nimmt seine Pistole und schießt ihm quasi, so wie ich das hier hinhalte, aus, man kann gar nicht nächster Nähe sagen, sondern mit Pistole an Brust. Ein aufgesetzter Schuss. Sechsmal in die Brust. Und man sieht auf diesem Video wirklich, wie der noch so ein bisschen zuckt und dann, das war's und der stirbt. Das ist wirklich das brutalste Video, was ich je gesehen habe. Und egal, was, wie die Umstände sich da noch gestalten und wie der Prozess sich gestaltet, also es ist natürlich nicht der erste Fall, aber so von wegen Polizeibrutalität habe ich nie so schockierend gesehen wie in diesem Video. Das hat mich wirklich beschäftigt, noch weit in das Spiel hinein den ganzen Abend irgendwie. Und dann kam ja wirklich, also während ich das quasi gesehen habe, kam wirklich zeitgleich diese Meldung von der Frau, die dieses Nachspiel gefilmt hat, wo ihr Bekannter in einem Auto erschossen wurde. Ja. Heute dann, über Nacht dann vier Heckenschützen haben vier Polizisten erschossen. Ja. Und der Witz ist, ich glaube, es war in Louisiana, oder? Mit diesem alten Sterling Saw in Louisiana, und du darfst da ja wirklich mit einer Pistole ohnehin rumlaufen. Also wenn du dir jetzt eine Knarre hast und trägst in der Hosentasche und so und sagst, guten Morgen, natürlich kann jemand die Polizei rufen und kann sagen, Rüdiger Rudolf hat eine Pistole und spinnt ein bisschen. Aber auch dann im selben Zusammenhang auch nicht, weil du hast, ist ja ganz normal, du darfst deine Pistole tragen auch. Offen. Offen, bleib, okay. Offen. Ja. Das ist völliger Irrsinn. Ich finde das, also das mit den Pistolen, also mit den Handfeuerwaffen und der Polizei, also irgendwie gerät alles aus der Kontrolle da gerade. Finde ich sehr hart. Hat Donald Trump schon irgendwas Intelligentes getwittert? Ja, vermutlich. Keine Ahnung. Ich will es aber, glaube ich, will es nicht wissen. Ich will es, glaube ich, ausnahmsweise gar nicht wissen, was Donald Trump dazu... Selbst Spiegel Online zögert noch. ...dazu zu sagen hat. Ich muss es irgendwie loswerden. Das hatte einfach so eine therapeutische... es gab dann so Peter Rosenberg, Hot 97, das ist so ein R&B, Hip-Hop, bisschen Black Culture orientierter Sender in New York, wenn ich mich nicht irre. Der hatte einen Anrufer, der auch bei der Polizei war, und der hat gesagt so, look, it's not that easy, bla bla bla, you gotta understand. Und dann ist Peter Rosenberg ausgeflippt und hat den wirklich zusammengepult und hat gesagt, er will nichts, er will kein Eingeständnis, gar nichts, er will einfach nur hören, das sieht aus, als hätte jemand hier einen schlechten Job gemacht. Ja. Sag das einfach. Sag einfach, das sieht nicht aus, als hätte da jemand seinen Job ordentlich erledigt. Mehr will ich gar nicht hören. Sag es. Bitte unbedingt, liebe Hörer, das würde ich empfehlen. Peter Rosenberg, Hot 97, Alton Sterling eingeben. Das kommt dann auch, da gibt es ein Video auf YouTube im Studio. Es ist überhaupt sehr lehrreich, diese ganzen 17 Minuten. Bitte anschauen. Genau. Jetzt schließen wir mit... wir freuen uns nicht aufs Finale. Wir freuen uns, okay. Wir sind auch ansonsten super deprimiert. Wir werden einen super kurzen, depressiven Podcast am Montag machen. Ja, das ist doch eine... Aber ich finde das... Aber wir müssen vielleicht... Was machen wir denn noch außer Finale? Vielleicht schon mal einen Ausblick auf die... Ja, wir machen dann Sommerpause, ne? Wir machen dann Sommerpause. Ja. Du fliegst nach St. Barth. Ich an die Nordsee. Ja. Ich flieg zu Santa Barbara. Also zu meiner Mutter. Ja. Da fliege ich. Auch gut. Ja. Und dann kaufe ich mir irgendwann in diesem Sommer mal wieder das vorbereitende Kicker-Sonderheft. Wir machen irgendwas ganz Lustiges. Wir machen auf jeden Fall eine Kicker-Lele, würde ich sagen, am Montag. Wir reden nochmal kurz über das Endspiel. Und vielleicht fällt uns bis dahin so ein paar, wie heißen Fußpfleger, Pädiatristen oder wie heißt das? Podologen. Podologen? Glaube ich. Vielleicht fallen uns so ein paar gute Podologenwitze ein. Gebolisten. Die Gebo ist so die Hauptmarke. Ja, ja. Kriegt eigentlich, ich glaube, wer immer sich hinter dem Namen Excellenza verbirgt, er wird das Tippspiel gewinnen oder sie. Gibt es da Preise? Ja, es gibt auf jeden Fall Preise. Es wird auf jeden Fall das große Terry Gilliam Buch geben. Ah. Kann ich jetzt schon verraten. Was dazu gibt, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir immer spontan. Ich habe jetzt auch an den Gewinner unseres, Matthias ist der Gewinner, ich nenne nicht den Nachnamen, unseres letztjährigen, nee, letzt, also unseres letzten saisonalen Tippspiels. Ja. Und dem habe ich jetzt endlich sein Paket geschickt. Gut. Ich habe es damals eigentlich relativ zeitig losgeschickt, aber dann kam es zurück wegen einer Adressänderung. Ah. Und dann hatte ich den Bandscheibenvorfall. Oh. Aber jetzt ist es raus, Matthias, du müsstest es mittlerweile haben. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, bei dem EM-Tippspiel dauert es nicht so lange. Nein. Gut. Falls mir kein Bandscheibenvorfall dazwischen kommt. Oder mir. Oder dir. Aber du verschickst ja nicht. Ich verschicke ja nicht, genau. Ja. Aber du müsstest wieder für mich einkaufen gehen, wenn ich einen hätte. Auf jeden Fall. Aber damit kannst du fest rechnen. Hey, ich wünsche euch was. Bitte bewertet uns bei iTunes und zwar gut. Und, gefälligst. Und freut euch auf die nächste Hitler-Parodie von Rüdiger Rudolph. Freut euch des Lebens. Ja. Bis dann. Ja, tschüss. Das war Brennerpass, der Fußball-Europameisterschafts-Podcast.